als siegreich gegen unsere Lieder sangst. Durch unsere Kunst Besiegung bald erlittest, ein Preis doch war's, den du allein errangst. Ein Preis doch war's, den du allein errangst. War's Zauber, war's reine Macht, durch die solch Wunder du vollbracht, an deinen Sang voll Wonn und Leid gebannt die tugendreichste Maid. An deinen Sang voll Wonn und Leid gebannt die tugendreichste Maid. Denn ach, als du uns stolz verlassen, verschloss ihr Herz sich unserem Lied. Wir sahen ihre Wangen erblassen, für immer unseren Kreis sie mied. Ach, für immer unseren Kreis. Kehr zurück, du kühner Sänger, dem unseren sei dein Lied nicht fern, den festen Kehr.